Ich bin so allein, du bist so fern, mein Herz kommt nicht zur Ruhe. Und ich schau hinauf zu unserem Stern, unser Mr. Blue. Oh, Mr. Blue, bring ihr meine Grüße. Ich denk an sie Tag und Nacht, nur an sie, überall und immer zu. Sag sie, Mr. Blue, oh, Mr. Blue, sag, dass ich ihr treu bin. Ich denk an sie, ja, immer nur an sie, wo ich bin und was ich tu. Glaub mir, Mr. Blue, ich habe jede Nacht allein an sie gedacht. Doch sie ging fort und das hat weh getan. Weißt du, Mr. Bring ihr meine Grüße, und ich weiß, sie wird glücklich sein, erst dann habe ich Ruhe. Good night, Mr. Blue, liebe Mr. Blue, liebe Mr. Blue.